Deutschlandfunk. Hörspiel. Auf Initiative des Konzerthauses Berlin entwarfen der Schauspieler Eberhard Esche und der Dirigent Jürgen Bruns im Jahr 1996 eine Bühnenfassung aus Molières »Der Bürger als Edelmann« und der gleichnamigen Orchestersuite von Richard Strauss. Während eines intensiven Arbeitsprozesses wählten sie verschiedene Szenen in loser Abfolge aus und kombinierten sie mit der passenden Musik. Der vorliegende Originalmitschnitt der einzigen Aufführung am 1. Juni 1996 mit Eberhard Esche und Dieter Mann entstand gleichsam aus Interesse und ohne das Vorhaben einer späteren Veröffentlichung. Nun aber ist der Mitschnitt ein einzigartiges akustisches Dokument der Schauspiel- und Sprechkunst von Dieter Mann und dem 2006 verstorbenen, unvergessenen Eberhard Esche. Beide Künstler, die das Profil des Deutschen Theaters zu Berlin entscheidend mitgeprägt haben. Dieser Abend zählt zu unseren stärksten Erlebnissen auf der Bühne und so geben wir die Aufnahme trotz aller der Situation geschuldeten Unzulänglichkeiten gern frei. So schreibt der Dirigent dieser Aufführung im Klappentext der CD des Eulenspiegel-Verlages, die wir heute senden. Im Anschluss daran bringen wir wieder unseren monatlichen Hörspielkalender. Nun also »Der Bürger als Edelmann« nach Molière. Thank you. im Jahr 1670 beauftragte Ludwig XIV., König von Frankreich, seinen Dichter Molière zum Schreiben eines Stückes, Der Bürger als Edelmann. Dieses Stück spielen wir heute Abend nicht. Stattdessen hat 250 Jahre später Herr Strauss eine Orchestersuite geschrieben, die wird Ihnen zu Gehör gebracht. Herr Biedermann, wo ich mich sehr freue, dass er heute dabei ist und unserer Einladung gefolgt ist. Wir werden nichts weiter als die begleitenden Ulk-Personen bei dieser Geschichte abgeben. Obwohl dieses Stück als Ballettkomödie geschrieben ist und Herr Mann als auch ich ausgezeichnet tanzen können. Ich darf hinzufügen, Herr Mann ist noch etwas besser als ich, er kann steppen. Hat Herr Bruns uns dazu einfach nicht bitten wollen? Ich verstehe das eigentlich auch. Und so machen wir also nichts weiter als, wie gesagt, Ulk. So werden Sie also vor dem Stück, welches Sie wahrscheinlich alle kennen werden, aber ich in Erinnerung Ihnen das rufen müsste, aber jetzt eigentlich auch nicht mehr ganz, es wird auch zu viel Zeit, es kommt ja die Musik. So viel kann ich Ihnen sagen, von der Fabel erstmal gar nichts, außer dass der Bürger, das ist dieser hier, Herr Jourdan, den Wunsch hat, sich zu qualifizieren. Das bedeutet eigentlich durchaus was Gutes. Ja? Ein Bürger will sich verbessern. Das ist durchaus in der Weltgeschichte, kommt das immer mal vor und natürlich geht das meistens immer schief. Aber trotzdem, um sich zu verbessern, hat er sich einen Tanzmeister engagiert, den gibt Herr Mann. Dazu hat er sich dann auch noch einen Fechtmeister engagiert, den gibt ebenfalls Herr Mann. Und dann hat er sich noch einen Philosophen engagiert, den gibt auch Herr Mann. Ich werde, weil Herr Mann schon so viele Rollen hat und er sich weigerte, die ganzen Perücken immer zu wechseln, habe ich also noch den Musikmeister übernommen. So, ich glaube, das wäre es dann. Salon des Herrn Jourdan, ein Musikmeister und ein Tanzmeister. Der Tanzmeister. Haben Sie da was Neues? Ja, ein Lied für eine Serenade, die ich habe komponieren lassen, bis unser Mann erwacht. Darf man sich das mal anschauen? Sie werden es dann schon hören, wenn die Dialoge folgen und wenn er kommt. Er muss bald erscheinen. Also der Herr Jourdan, der gibt uns ja beiden jetzt voll auf zu tun. Ja, das stimmt. Wir haben unseren Mann an ihm gefunden. Dieser Herr Jourdan ist ein rechter Fang für uns. Na, das will ich nun nicht sagen. Mir wäre es ja lieber, wenn er von den Dingen, die wir ihm bieten, auch ein bisschen was verstünde. Naja, aber er zahlt gut. Das ist doch heutzutage die Hauptsache. Wissen Sie, was mich betrifft, muss ich gestehen, ich bin noch ein bisschen ruhmbegierig. Beifall erfreut mich. Und nach meiner Ansicht ist es ein wahrer Jammer, seine Künste vor Narren zu produzieren und die Unwissenheit eines Dummkopfes über Komposition ausstehen zu müssen. Es ist gewiss ein Vergnügen, für Kritiker zu arbeiten. Nicht wahr, die Schönheiten eines Werkes aufzunehmen wissen und eure Leistungen durch schmeichelhaften Beifall lohnen. Ja, der schönste Preis, den wir für unsere Bestrebungen empfangen können, ist und bleibt doch ein richtiges Verständnis und der ehrenvolle Beifall, womit sie aufgenommen werden. Es gibt nichts, nach meiner Meinung, was unsere Mühe besser belohnt als das verständnisvolle Lob der Kritiker. Ja, das stimmt schon. Ich teile da euren Geschmack. Natürlich, nichts kitzelt mehr als die Beifallsstürme in den Feuilletons. Aber vom Wind allein kann man ja nicht leben. Die beste Art zu loben bleibt doch immer, dass man das mit vollen Händen tue. Unser Mann, das ist nicht zu leugnen, der Mann hat überhaupt keine Ahnung, ja, aber quatscht immer rein. Aber sein Geld macht alles wieder gut. Seine Börse hat Urteilsfähigkeit. Sein Lob ist gemünzt. Naja, es gibt was Wahres in dem, was ihr sagt, aber mir deucht, ihr legt doch ein bisschen zu viel Gewicht aufs Geld. Ach, der Eigennutz ist etwas so Niedriges, dass ein Ehrenmann keine Anhänglichkeit für ihn zeigen darf. Ihr steckt aber doch das Geld, das unser Mann euch gibt, auch ganz hübsch in die Tasche. Naja, freilich. Aber ich finde darin nicht mein ganzes Glück. Ich wünschte, er hätte bei seinem Vermögen auch etwas Geschmack. Naja, das wünsche ich ja auch und daran arbeiten wir ja auch nach Kräften. Ach, da kommt der Herr Jodin. Herr Jodin, das zweite Zwischenspiel. Der Musikmeister, der Tanzmeister, Herr Jodin. Nun, meine Herren, wie steht's? Was macht Dudel und Hupf? Bitte was? Dudel und Hupf? Dudel und Hupf. Na, wie nennt man denn das Ding hier? Na, euren Dialog von Sang und Tanz. Aha. Wir haben alles schon vorbereitet. Wie ihr Tanzunterricht nehmt, solltet ihr euch auch in Gesang unterrichten lassen. Diese beiden Künste stehen in engster Verbindung miteinander. Der Geist des Menschen wird durch sie empfänglich für alles schön. Lernen vornehme Leute denn auch singen? Gewiss, mein Herr, dann will ich es auch lernen. Ich weiß nur überhaupt nicht, wo ich dazu die Zeit hernehmen soll. Denn außer einem Musikmeister, einem Tanzmeister, habe ich nun auch noch einen Fechtmeister und einen Philosophen angenommen. Philosophie, all Respekt, aber die Musik, mein Herr, die Musik. Und der Tanz, und der Tanz. Musik und Tanz, mehr braucht ihr nicht. Nichts ist im Staate so nützlich als Musik. Nichts ist dem Menschen so notwendig als Tanz. Ohne Musik kann doch heutzutage der ganze Staat überhaupt nie mehr existieren. Na, was fängt denn der Mensch an ohne Tanz? Revolutionen entstehen nur dadurch, dass keine Musik gespielt wird. Alles Unglück der Menschen, alle furchtbaren Katastrophen, von denen die Weltgeschichte erzählt, alle politischen Missgriffe, alle Fehler, die große Feldherren begehen, alles dies kommt doch nur daher, dass man nicht tanzen lernte. Wieso? Entsteht nicht der Krieg aus einem Mangel an Einigkeit unter den Menschen? Ja, und wenn alle Menschen Musik studierten, wäre das nicht das Mittel, sie harmonisch zu stimmen, wodurch ein allgemeiner Frieden herbeigeführt wird? Ja! Sehen Sie mal, wenn sich jemand ein Vergehen zu Schulden kommen lässt, sei es nun in der Familie, in der Armee oder in Staatsgeschäften, sagt man denn da nicht stets, der hat einen Fehltritt getan? Ja. Ja, sehen Sie, ein Fehltritt kann doch aber nur daher rühren, dass einer nicht tanzen gelernt hat. Ja. Na, und dies alles soll euch nur die Vortrefflichkeit und Nützlichkeit des Tanzes und der Musik zeigen. Ja, können wir nun endlich beginnen? Ja, ich habe euch schon gesagt, es ist ein kleiner Versuch, den ich früher schon machte. Entschuldigung, die falsche Perücke. Damit die Holzköpfe nicht alle nagen. Also, ein kleiner Versuch, den ich früher schon machte, verschiedene Leidenschaften durch Musik auszudrücken. Ja, etet näher. Dritte Zwischenspiel. Herr Jourdan, der Musikmeister, der Tanzmeister, ein Fechtmeister. Der Fechtmeister. Verbeugt euch, mein Herr, Körper gerade, wenig auf dem linken Schenkel gestützt, Beine nicht so gespreizt, Füße gerade Linie, Faust, Hüfte gegenüber. Dehenspitze, gleiche Höhe Schulter, Arm nicht so weit vorstrecken, linke Hand, gleiche Höhe Auge, linke Schulter mehr zurück, Kopf gerade, Blick fest, avanciert, ruhig den Körper. Stoßt mir eine Quarte, geht in derselben Parade, zurück, eins, zwei, zurück. Fallt mit festem Fuß noch einmal aus, Sprung zurück. Wenn ihr den Stoß führt, muss die Klinge zuerst kommen und die Brust recht rausgestreckt sein. Eins, zwei, Terz und in derselben Parade zurück, avanciert, ruhig den Körper, avanciert. Jetzt fallt aus, eins, zwei, fallt nochmal aus, eins, zwei, Sprung, zurück, in Positur, Herr, in Positur. Der Fechtmeister gibt Herrn Jourdain zwei oder drei Stöße, indem er ruft... In Positur! Oh, ihr tut Wunder! Natürlich. Wie ich euch schon sagte, das ganze Geheimnis der Fechtkunst besteht ja nur in zwei Dingen. Geben und nichts nehmen. Und wie ich euch neulich durch überzeugende Gründe bewies, ist es unmöglich, dass ihr einen Stoß bekommt, wenn ihr die Klinge des Gegners von der Linie eures Körpers abzuhalten versteht. Dies hängt jedoch, wie gesagt, von einer kleinen Bewegung des Handgelenks nach innen oder nach außen ab. Auf die Weise ist also einer sicher? Ich meine, wenn er auch keinen Mut hat, seinen Mann zu erstechen oder nicht selbst erstochen zu werden. Ohne Zweifel. Habe ich euch das nicht bewiesen? Ja. Und daraus sollte man mal sehen, wie hoch wir im Staate geschätzt werden müssen. Und wie viel die Fechtkunst mehr wert ist als alle anderen unnützen Künste, zum Beispiel die Tanzkunst, die Musik, die, sagte mein Herr Florettfechter, ja? Sprecht von der Tanzkunst mit etwas mehr Respekt, ja? Lernt, ich bin euch, die Vortrefflichkeit der Musik etwas besser würdigen. Ihr seid doch wohl drollige Komiker. Was, dass ihr eure Kunst mit der meinen vergleichen wollt? Ein Mann, der wirklich fechten kann, stellt sich keiner so leicht den Weg. Das war's ganz anderes, als bloß herumzuhüppen und zu trällern, wie diese Gigolos und Kaffeehausmusiker. Ich verbitte mir derartige Bemerkungen über den Tanz, besonders wenn sie von einem solchen Messerstecher kommen. Lernen Sie erst mal Noten lesen, Sie Stechkünstler, dann können Sie mitreden. Nehmen Sie in Acht, Sie Notenstecher, Sie. Sonst wird es einem anderen Ton. Und Ihnen, mein Lieber, werde ich noch beibringen, was eine Parade linksrum ist. Unverschämtheit. Ich werde Sie Manieren lehren. Sie Gegenschlucker. Um Gottes Willen, meine Herren, fangen Sie doch keinen Streit mit ihm an. Sonst bringt er Sie noch um mit seinen Terzen und seinen Quarten. Na, auf dem seine Terzen pfeife ich. Der bringt doch keinen vernünftigen Ton raus. Ich bitte Sie, halten Sie den Mund. Kommen Sie her, wenn Sie Mut haben. Meine Herren, beruhigen Sie sich. Das ist ja ein ganz gewöhnlicher Ochse. Lassen Sie ihn. Aus ihm mache ich Frikassee. Na, wenn ich Sie mal in die Finger bekomme. Bitte. Haché mache ich aus ihm. Wo denken Sie hin? Kurz und klein. Ich bitte Sie, dem werde ich zeigen. Genug damit, aufhören! Vierte Zwischenspiel. Herr Jourdan, der Musikmeister, der Tanzmeister, der Fechtmeister und ein Lehrer der Philosophie. Herr Philosoph, ihr kommt gerade zur rechten Zeit mit eurer Philosophie. Stiftet doch Frieden. Was ist's denn? Was gibt's, meine Herren? Sie sind in Zorn geraten über den Vorrang Ihrer Professionen. Nein, meine Herren, der wird zu heftig werden. Habt ihr nicht die schöne Abhandlung gelesen, die Seneca über den Zorn geschrieben hat? Gibt es wohl etwas so Niedriges, so Schändliches als die Leidenschaft, die den Menschen zum Vieh macht? Muss die Vernunft nicht jede Regung beherrschen? Der hat uns beide beleidigt, indem er unsere Kunst verachtet, mein Herr. Ein Weiser lässt ruhig alles über sich ergehen. Die beste Antwort auf jede Beleidigung ist Mäßigung und Geduld. Beiraten die Frechheit, ihre Profession mit der meinigen zu vergleichen. Muss euch das aus der Fassung bringen? Die Menschen sollen nicht über eitlen Ruhm und Vorrang miteinander streiten. Was uns am meisten voneinander unterscheidet, ist Weisheit und Tugend. Ich behaupte Ihnen gegenüber, dass der Tanz eine nicht hoch zu verehrende Wissenschaft ist. Und ich, dass die Musik schon in der Steinzeit bekannt war. Und ich behaupte den beiden gegenüber, dass die Fechtkunst die schönste und nützlichste unter allen Wissenschaften ist. Und wo bleibt denn dann die Philosophie? Ich finde euch alle drei sehr unverschämt, mit solcher Anmaßung mir gegenüber zu sprechen. Und dummerweise Dingen, die man kaum mit dem Namen Kunst ehren sollte, den Namen Wissenschaft beizulegen. Und die nur unter dem Namen des erbärmlichen Handwerks der Gladiatoren zusammengefasst werden können. Ihr Schauspieler! Na, Sie Backwarengesicht. Zeigwarenvisage. Seminarpygmäe. Bildungszwerg. Gröbelköpfchen. Imponierdackel. Lümpchen. Vizelümpchen. Schrottkünstler. Rampenfuscher. Ostpfeife. Westpfeife. Dünnsches Meister, Furzkünstler. Ach du Fehlslau. Blindficker. Amöbenscheißer. Spiegelwechsler! Und Inszenator! Theaterimperator! Regisseur! Herr Philosoph, meine Herren Tanzmeister, Fechtmeister, Musikmeister, ich bitte Sie, man entfernt sich prügelnd. Na dann sollen Sie doch, es ist mir Schnurz. Ich misch mich nicht ein, ich achte auf meine Kleidung. Thank you. fünfte Zwischenspiel. Der Philosoph, Herr Jourdan. Der Philosoph. Nun zu unserer Lektion. Ach, mein Herr, ich bedauere sehr, dass ihr so durchgeprügelt worden seid. Nun, das hat nichts auf sich. Ein Philosoph weiß sich in alles zu schicken. Eine Satire, die ich im Stil des Juvenal schreiben werde, soll kein gutes Haar an den Lumpenhunden lassen. Genug davon. Was wollt ihr lernen? Alles. Ach. Ja, ich möchte weise werden. Wissen Sie, es ist so. Also, ich durfte nicht studieren. Und das nehme ich meinen Vati heute noch sehr übel. Nam sine doctrina vita et quasi mortis imago. Ihr versteht doch, was das heißt. Ja, ja. Und könnt ein bisschen Latein. Ja, ja, nein, ich verstehe schon, aber vielleicht erklärt ihr mir das Ganze nochmal von vorn. Nun gut. Es heißt, dass ohne die Wissenschaft das Leben so gut wie ein Bild des Todes ist. Ja, ja. Ihr werdet aber doch die Anfangsgründe des Wissens kennen. Ja. So. Und mit was sollen wir den Anfang machen? Mit der Logik. Was ist das, Logik? Nun, sie lehrt uns die drei Operationen des Verstandes. Was sind das für drei Operationen des Verstandes? Eins, zwei, drei. Ja, das leuchtet ein. Ja, ja. Ach nein. Ach, wissen Sie, nein. Bleiben Sie mir mit der Logik vom Hals. Das hört sich alles so... Das hört sich so an, als ob mir das keinen Spaß machen würde, ja? Wollt ihr Moral lernen? Moral? Ja. Ja, was sagt denn die Moral? Oh, die Moral. Sie handelt von der Glückseligkeit, lehrt die Menschen ihre Leidenschaften, Züge... Ach du lieber Himmel, nein, das ist wirklich nicht. Nein, also das schon gar nicht. Nun gut. Wie wäre es dann mit der Physik? Physik? Ja. Auf welchem Ton pfeift die? Nun, die Physik lehrt uns die natürlichen Ursachen der Dinge und die Eigenschaften der Körper kennen. Sie gibt uns Aufschluss über die Natur der Elemente, über Metalle, Mineralien, Steine, Pflanzen und Tiere. Erklärt uns die Entstehung der Meteore, des Regenbogens, der Sternschnuppen, Kometen, des Blitzes, Donners, Regens, Schnees und Hagels, der Winde und Wirbelwinde. Ja, ja, ja, also das ist mir alles viel zu laut. Das ist mir zu viel Wirrwarr. Ja, was soll ich euch denn dann beibringen? Orthographie. Ortho. Ortho. Nee, Otto. Orthographie. Naja, jedenfalls alle beide am besten. Ortho. Sehr gern. Sehr gern. Ja. Und dann geben wir noch ein bisschen Kalenderstunde, damit ich weiß, wann der Mond scheint und wann er nicht scheint. Nun gut. Um jedoch eurem Gedankengang zu folgen und diesen Stoff philosophisch zu behandeln, müssen wir in gehöriger Ordnung und mit einer genauen Kenntnis der Natur der Buchstaben und der verschiedenen Weise, sie auszusprechen, beginnen. Demnach habe ich euch zu sagen, dass man die Buchstaben einteilt in Selbstlauter, so genannt, weil sie den Laut angeben, und in Mitlauter, so genannt, weil sie nur in Verbindung mit Selbstlautern gehört werden, und nur die verschiedenen Artikulationen derselben bezeichnen. Es gibt fünf Selbstlauter oder Vokale, A, E, I, O, U. Ja, das verstehe ich ganz gut. Der Vokal A bildet sich, wenn man den Mund weit aufsperrt. A! A, A, ja, ja, klappt. Der Vokal E bildet sich, wenn man die untere Kinnlade der oberen näher bringt. A, E. A, E. A, E. Das ist überraschend. Nicht wahr? Und der Vokal I, wenn man die Kinnladen noch mehr aneinander bringt und die Mundwinkel nach den Ohren hinzieht. Also, A, E, I. I. A, I, I, I, I. Ich liebe die Wissenschaft. Den Vokal O bildet man, indem man die Kinnlade wieder aufmacht und die Lippen von beiden Mundwinkeln zusammenzieht, die obere und untere. Oh, oh, oh, das, nein, es ist wunderbar. I-O, I-O. Nur die Öffnung des Mondes ist dann wie eine kleine Rundung, die das O bildet. Oh, oh, recht so. Ach, das ist aber eine schöne Sache, die Wissenschaft. Der Vokal U bildet sich, wenn man die Zähne zusammendrückt, ohne sie ganz aufeinander zu setzen und die Lippe nach vorn spitzt, ohne dass sie sich berühren. Nein, das stimmt ja. Nicht wahr? Eure Lippen verziehen sich, als ob ihr ein Gesicht schnittet. Daher kommt es, dass, wenn ihr mit jemandem mault und ärgerlich auf ihn seid, ihr nichts zu ihm sagen könnt als Nein, nein, also das müsste man den Kindern schon in der Schule beibringen. Morgen gehen wir einen Schritt weiter und wenden uns den Konsonanten zu. Das sind diejenigen Phoneme oder linguistischen Grundeinheiten, bei deren Artikulation die ausströmende Atemluft gehemmt oder eingeengt wird. Sind die auch so interessant wie A, E, I, O, U? Mindestens. Das D zum Beispiel. Es ist nach seiner Artikulationsbasis ein apikodentaler oder alveolar koronarer Laut. Sie müssen also die Zungenspitze und die Zähne benutzen. Nach seinem Artikulationsmodus hingegen haben wir es mit einem Verschlusslaut zu tun. Wenn Sie D sagen wollen, müssen Sie also den Luftstrom unterbrechen. Da! Da! Da, da. Da, da. Da, da, da. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht, also es ist wirklich nicht schlecht. Ganz anders, mein Lieber, das R. Sie können es entweder alveolar oder palatal, unter Umständen auch uvular aussprechen. Aber wohlgemerkt, es handelt sich um einen Schwinglaut mit mehreren Schwingungen, ich mache es Ihnen gleich vor. Rrrra. Rrrra. Es ist großartig, wirklich, das sollte man den Kindern in der Schule beibringen. Na gut, wir werden dieses aufregende Spezialgebiet systematisch durchnehmen. Ja, gut, darum wollte ich Sie auch bitten. Ich will euch aber nun ein Geständnis machen, ich bin verliebt in eine sehr vornehme Dame und ich wünschte, dass ihr mir dabei behilflich seid. Ich möchte ihr ein Briefchen schreiben, das ich dann zu ihren Füßen fallen lassen will. Wollt ihr? Sehr gern. Es muss aber recht galant sein, ja? Jawohl. Wollt ihr in Versen an sie schreiben? Nein, nein, nicht in Versen. In Prosa also? Nein, weder Prosa noch Verse. Eins von beiden muss es doch denn aber sein. Warum? Weil man entweder in Prosa oder in Versen schreibt. Gibt also nur Prosa oder Verse? Ja, mein Herr. Was nicht Prosa ist, ist Vers. Und was nicht Vers ist, ist Prosa. Und wie spricht man, wenn man spricht? Prosa. Sagen Sie mal, Sie wollen mich veralbern, das kann doch nicht wahr sein. Also, wenn ich sage, Nicole, bring mir meine Pantoffelchen und stell mir den großen Eimer hin. Ja? Also, es kann ja auch ein kleiner sein. Dann ist das Posa? Prosa, Prosa. Also Prosa? Prosa. Du lieber Himmel, ich meine, da habe ich 40 Jahre lang. Ich habe 40 Jahre lang Prosa gesprochen und ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Und jetzt kommt einer, befreit mich und nun sagt er mir, wie es lang gehen soll. Nein, nein, aber ich muss doch jetzt wieder auf den Brief zurückkommen. Es müsste ungefähr Folgendes darin stehen. Also müsste drin stehen, Baronin, wenn ich in Ihren schönen Mund blicke, wird mir vor lauter Liebe ganz blümerant. Oder so ähnlich natürlich, das Ganze viel besser. Ja, das meine, das so nett wie möglich. Na gut. Sie sollten ihr schreiben, dass sie außer sich sind. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Diese Augen... Nein, der Mund. Ich muss der Mund sagen. Ja, gut. Ja, dieser Augenmund... Der Mund. Der Mund. Das wird schon besser. Ja, wir lernen alle. So rätselhaft und zugleich seltsam, vertraut... Nein, also hören Sie mal, Hören Sie mir doch zu, ich möchte ihr ganz einfach sagen, Baronin... Ja, die steht jetzt vor mir, da würde ich sagen, Baronin, wenn ich in ihren schönen Mund blicke, ja, da wird mir vor lauter Liebe ganz blümerant. Nun ja, man müsste das von der Diktion etwas höher ansetzen. Nein, ich sage Ihnen doch, das soll in dem Brief soll nichts weiter stehen, als nur eben das, was ich gesagt habe, nur dass man die Wörter anders hinbiegt, dass das besser klingt. Also nur seien Sie doch so gut, probieren Sie das mal aus, wie man das drehen könnte, damit sich das anhört. Nun gut, da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder, wie Sie gesagt haben, Baronin... Wenn ich in Ihre schönen Augen blicke... Mund! Baronin, wenn ich in Ihren schönen Mund blicke, wird mir vor lauter Liebe ganz zweierlei. Nein, Blümerand. Blümer was? Blümerand. Rand, ganz zwierand. Blümerand, Blümerand. Oder vor lauter Liebe wird mir, Baronin, wenn ich in Ihre schönen Augen... Nein, den Mund! Wenn ich in Ihren schönen Mund blicke, ganz Blümerand zweierlei. Oder so. Ganz zweierlei wird Nein, mir... Blümerand. Ganz Blümerand wird mir, wenn ich in Ihren schönen Mund blicke, Augen, Mund. Wenn ich in Ihren schönen Mund blicke, Baronin, vor lauter Liebe. Oder, meinetwegen, wenn ich in Ihren schönen Mund, Baronin, ganz Blümerand... Nein, das geht nicht. Naja, aber von all den Arten, die Sie gesagt haben, welche ist denn nur die beste? Die beste? Baronin, wenn ich in Ihren schönen Augenblick Mund... Maul! Maul! Baronin, wenn ich in Ihren schönen Mund blicke, wird mir vor lauter Liebe ganz blümerant. Zweierlei! Ah, nein! Naja, aber das habe ich doch gleich vom Anfang an gesagt. Aber ja! Naja, das habe ich gesagt. Einfach so. Da habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht. Das ist direkt gekommen. Ohne Umweg zu nehmen, ohne Studium habe ich das getroffen. Aber trotzdem herzlichen Dank für Ihre Mühe. Bitte kommen Sie morgen unbedingt wieder. Ganz bestimmt, schon wegen der selbst, lauter. Thank you. das sechste Zwischenspiel, Sie verstehen, doch eine kleine Stückerzählung. Auf seinem Weg zur Qualifikation, haben Sie nun bemerkt, ist Herr Jourdain ein ganzes Stückchen weitergekommen. Aber er hat eine Tochter und die liebt einen Client und der Client ist bürgerlich und das möchte natürlich der Herr Jourdain nicht haben. Sodass Client seinen Diener Cuffiel nun zu Herrn Jourdain schickt. Herr Cuffiel ist verkleidet und lügt, dass ein Beispiel als würde, wenn man sagt, das Schauspielhaus Gendarmenmarkt hieße jetzt Konzerthaus, hieße liebe Schauspielhaus. Herr Jourdain, Herr Cuffiel verkleidet. Herr Cuffiel. Mein Herr, ich weiß nicht, ob ich die Ehre habe, von euch gekannt zu sein. Nein, mein Herr. Na, ich habe euch schon gekannt, da wart ihr nicht größer als so. Mich? Ja, euch. Ihr wart das schönste Kind, das man sehen konnte und alle Damen nahmen euch auf den Arm, um euch zu küssen. Mich zu küssen? Ja. Ich war sehr befreundet mit eurem verstorbenen Herrn Vater. Mit meinem verstorbenen Herrn Vater? Ja, das war ein wackerer Edelmann. Wie sagt ihr? Ich sag, das war ein wackerer Edelmann. Mein Vati? Ja. Habt ihr denn genau gekannt? Ja, gewiss. Ja. Als Edelmann? Na, keine Frage. Dann weiß ich nicht, wie es um diese Welt bestellt ist. Ja, wieso denn das? Es gibt ja ganz alberne Leute, die behaupten und mir einreden wollen, mein Vater sei Kurzwarenhändler gewesen. Alter, Kurzwarenhändler. Aber das ist er ja nie gewesen, das ist ja die reine Verleumdung. Der war nur sehr höflich und gefällig. Und weil er sich auf Stoffe gut verstand, wählte er allenthalben welche aus, ließ sie in sein Haus bringen und gab seinen Freunden für Geld davon ab. Ich bin entzückt, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr könnt mir doch nun bezeugen, dass mein Vater ein Edelmann war. Na, das kann ich und will ich vor aller Welt. Ihr werdet mich dadurch sehr verbinden. Was führt euch zu mir? Seit ich euren verstorbenen Herrn Vater kannte, den wackeren Edelmann, wie ich schon sagte, habe ich die ganze Welt bereist. Die ganze Welt? Ja. Es muss sehr weit weg sein von hier. Ja, global gewissermaßen, ja. Erst seit 4 Tagen bin ich von meinen weiten Reisen zurückgekehrt. Und da ich großen Anteil nehme an allem, was euch betrifft, so komme ich, um euch die beste Nachricht von der Welt zu bringen. Welche? Ihr wisst doch, dass der Sohn des Großtürken hier ist. Ich? Nein. Aber was? Hat ein ganz prächtiges Gefolge. Alle Welt drängt sich zu ihm. Und er ist hierzulande empfangen worden, wie es einem solchen Herrn eben zukommt. Nein, das wusste ich nicht. So wisst ihr also auch nicht, dass er in eure Tochter verliebt ist? Der Sohn des Großtürken? Ja, der will euer Schwiegersohn werden. Der Sohn des Großtürken, mein Schwiegersohn? Ja, der Sohn des Großtürken, euer Schwiegersohn. Als ich ihm die Aufwartung machte, unterhielt er sich mit mir, da ich seine Sprache sehr gut verstehe, und sagte unter anderem, ach, hier im Krank soll er auch alle Muster für die Leitung anhaben, Bachiller und Karbulat. Naja, das heißt, hast du nicht das schöne Mädchen gesehen? Die Tochter des Herrn Jourdain, eines Pariser Edelmanns? Das sagt der Sohn des Großtürken von mir? Ja, das hat er gesagt. Als ich ihm antworte, dass ich euch sehr genau kenne und eure Tochter gesehen hätte, sagte er, Marababa sein. Na, das heißt so viel, ich bin in sie verliebt. Marababa sein heißt verliebt? Ja. Ihr tut gut daran, mir das zu sagen. Ich hätte das nie geglaubt. Marabazam heißt... Das Türkische muss eine wundervolle Sprache sein. Naja, wundervoller, als man glauben sollte. Wisst ihr, was Karakamuschem heißt? Karakamuschi? Muschem. Muschem? Nein? Ja, das heißt meine liebe Seele. Karakamuschem heißt liebe Seele? Ja. Das ist wunderbar. Karak, sollte man das... Das steht an der Verstandstelle. Also kurz, um meinen Auftrag ganz auszurichten, er will bei euch um eure Tochter werben und um einen Schwiegervater zu haben, der seiner würdig ist, will er euch zum Mama Muschi machen. Ja, was eine sehr hohe Würde in seinem Lande ist. Mamas Muschi? Mama Muschi. Mama Muschi? Ja, Mama Muschi. Das heißt in unserer Sprache so viel als Paladin. Paladin hießen jene alten, ja, ich weiß. Ihr wisst ja, Paladin. Es ist nicht der höchste Adel, der euch den größten Herrn der Erde gleichstellt. Der Sohn des Großtürken ehrt mich sehr. Ich ersuche euch, mich zu ihm zu führen, damit ich ihm meinen Dank abstatten kann. Ei, was, der wird zu euch kommen? Zu mir! Jane führt alles mit sich, was zur Zeremonie eurer Standeserhöhung gehört. Na, das geht aber schnell! Seine Liebe verträgt keinen Aufschub! Zeit fließt schwarz und blind. Bevor wir in den Jordan sinken, zeigt ein Schluck uns, dass wir sind. Winkt der dunkle Fluss, dann adieu Genuss. Trinket schnell und schnell, bald ist Nacht zu schnell. Lassen wir den Dummen die Weltweisheit aus Rauch und Lüge. Unsere Philosophie finden wir im Bauch der Krüge. Viel Besitz und Ruhm und Wissen nehmen nicht der Sorgen Last. Nur beim Trinken kannst du wissen, Glück ist, was die Gurgel fasst. Wir brachten Der Bürger als Edelmann nach Molière. Es sprachen Eberhard Esche und Dieter Mann. Musik Richard Strauss. Es spielte die Kammersymphonie Berlin unter Leitung von Jürgen Bruns. Produktion Konzerthaus Berlin, Tonmeister Jürgen Glöckner. Eulenspiegel Verlag 2009.